Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag es vielen auch töricht scheinen, weil sie Gott und sein Wort verneinen. Mag der Teufel zu siegen scheinen, soll dies meine Losung sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mögen Freunde dich auch verlassen, mag die Welt dich schmähen und hassen, Jesus wird deine Hand erfassen, will dein Freund und Helfer sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auch vor Furcht erbeben, Gott will deine Zuflucht sein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Will die Sorgen nicht von dir weichen, will die Einsamkeit dich beschleichen, will dich Unglück und Tod erreichen, niemals lässt er dich allein. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg.